Schönen guten Morgen zusammen. Wie geht's euch heute? Ich hoffe, ihr habt gut ausruhen können. Kurze Frage, wer war denn von euch gestern Abend nicht da? Mal die Hand heben. Okay, 8 Leute, schön. Und wer war gestern Abend da und heute nicht? Bitte melden. Okay, ihr passt auf. Herr, wir sind gespannt auf dich heute. Herr, wir sind voller Erwartung, wie du uns überraschst und was du uns lehrst. Und Herr, dich neu zu erfahren und Facetten an dir zu sehen, die wir noch nicht kennen. Herr, und mit ganzer Freude, wir geben dir die Kontrolle. Herr, sei du der Herr über wann wir anfangen, wann wir aufhören, was wir zwischendrin tun. Sei du der Herr mit deiner ganzen Spontanität, Kreativität, mit deiner Befähigung und mit deiner liebevollen Art. Sei du so willkommen. Herr, wir geben dir wirklich die Bühne, die Plattform, uns zu lernen. Herr, und ich bete um Freiheit in diesem Raum. Freiheit und Mut und Vertrauen, dass wir diesen Tag schon als Leib agieren können. Ich bitte von ganzem Herzen, Heiliger Geist, dass du heute viel freisetzt. Dass du mit ganz vielen direkt kommunizierst. Danke, dass du lebst. Und dass du dein Leib zurüstest und vervollständigst und dass du die, Herr, dass du die Lücken stopfst, dass du heilst. Sind so gespannt, lebendiger Gott. Amen. Ich bin mal drüber gestolpert. Ich lese, wenn ich in der Bibel lese, nutze ich sehr viel die Strongs. Manche nicken, das wissen aber vielleicht nicht alle, das gibt's auch im Internet. Gib mal einfach Bibel und Strongs ein. Und da gibt's zu jedem Wort, zum Beispiel im Neuen Testament, eine Nummer. Und wenn man da nachschlägt, ist genau beschrieben, wie das griechische Wort geschrieben wird, wie es ausgesprochen wird, welche grammatikalische Form es hat und in welchem Kontext es damals gebraucht wurde. Und ich habe da schon so viel entdecken dürfen und möchte euch einfach wirklich empfehlen, wenn ihr seid wirklich Bibelforscher, weil durch die deutsche Sprache und die Übersetzung geht viel verloren. Und seid welche, die tief graben. Manchmal ist es dran, Fläche abzudecken und wie eine Freundin von mir letztes Jahr die ganze Bibel in einem Jahr durchzulesen. Auch sehr empfehlenswert. Und manchmal ist es dran, an 3 Versen 3 Wochen zu verdauen. Und ich bin mal durch die Strongs drüber gestoßen, dass im Neuen Testament ist an einer Stelle, da ist die Rede vom Predigen und das Wort, das dort gebraucht wird, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, aber das ist dasselbe Wort, das verwendet wird, wenn einer ein Orchester dirigiert. Und ich fand es revolutionär. Ich habe damals gesagt, Moment, das dreht das ganze Konzept um. Das heißt, einer ist vorne, aber statt, dass der einen langatmigen Monolog hält und die Masse so langsam so dahin wiegt und die Masse schwerer wird, ist es so, dass die Aufgabe von dem, der vorne predigt, ist es eigentlich so auch zu sagen, jetzt spiel du mal und jetzt spiel du mal und jetzt spiel du mal. Klingt spannend, oder? Und ich hab einen Bekannten, das ist ein Pastor in Hamburg, den hat Gott mal sehr herausgefordert. Und zwar, indem immer, wenn er sagt, Herr, was soll ich am Sonntag predigen? Dann sagt der Herr ihm, oder das war eine ganze Zeit, ich werde dir am Sonntag früh zeigen, wer predigen soll. Und es ging dann also so etwa einen Monat, 4-mal hintereinander, dass er dann auf die Kanzel stieg. Dann sagte ehrlich gesagt, ich habe nichts. Aber ich glaube, dass jemand von euch wirklich was auf dem Herz brennen hat. Er hat sogar mal auch dann jemand gesagt, Bruno, kann das sein, dass der Herr dir was aufs Herz gelegt hat? Komm mal, und der Bruno, nein. Sagt er, doch, und es ist egal, auch wenn es nur ganz kurz ist. Komm mal nach vorne. Und Bruno kriegte das Mikrofon und sagte, ja, so ein Stichwort. Und dann kam es. 20 Minuten Predigt. Feuer. So gut. Frisch. Und interessanterweise ist es zum Beispiel ein Konzept, das die Brüdergemeinden haben. Ihr wisst es, gell? Dass sie wirklich glauben an die inspirierte Predigt und dass die nicht vorbereitet spontan in den Versammlungen überlegen, wer heute das Wort hat oder Gott sogar fragen. Aber Charismatik ist pfui, gell? Vielleicht sind wir manchmal ganz nah beieinander. Und ich wünsche mir heute ein Stück weit, das so schon zu leben. Macht ihr mit? Seid ihr heute bereit, aktiv zu sein und euch einbinden zu lassen? Sehr schön. Ich merke mir sofort, wer genickt hat. Um einzusteigen, ich wollte gleich am Anfang fragen, ob jemand von euch einen Traum hatte heute Nacht oder zwischen gestern Abend und heute Morgen irgendwie wirklich empfunden hat, dass der Herr eine Botschaft gegeben hat. Und dann möchte ich, und wenn du jetzt, ich sag, wie es mir dann geht, ich merke, dass es der Heilige Geist ist, in dem ich Herzklopfen habe. Und zwar habe ich das mal entdeckt, das gibt eine Stelle, ich glaube, das ist, wo der David in der Höhle ist und Hand an den Saul legen möchte. Und da beschreibt er mal in diesem Zusammenhang, dass ihm das Herz schlug. Ich habe die Stelle jetzt nicht mehr auswendig im Kopf, aber da ist die Rede auch, dass er dadurch wusste, dass das der Herr ist. Und ich merke, ich habe manchmal so Gedanken, hier ist jemand, der hat Verstopfung zum Beispiel oder sowas und keine Resonanz. Und manchmal kommt ein Gedanke und ich krieg richtig Herzklopfen. Und es ist für mich das Indiz, wo ich merke, da ist mehr dahinter. Und das andere Indiz ist, dass ich weiß, wenn ich es nicht sage, dann habe ich den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen. Das hat was mit Gehorsam zu tun. Und das ist nicht bei allen so. Bei mir ist es so, wenn ich Gottes Stimme höre, dann zucke ich. Das ist manchmal in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht so lustig, weil ich erinnere mich zumindest einmal, wo Leute fragten, ob ich Hilfe bräuchte, weil ich in der U-Bahn saß, so, ja. Und ich bin dann ausgestiegen, habe mich hingesetzt und habe gesagt, Herr, oberpeinliche Nummer. Und es ist dann auch mal ein Ja nicht. Ich suche das auch nicht. Mir ist das auch nicht wichtig. Aber mir hilft es manchmal, wenn ich Gedanken kriege und dann anfange zu zucken, dass ich wirklich, das gibt mir Sicherheit, dass das der Herr ist. Das hilft mir. Und so mag das, ich dachte, ich erzähle es einfach mal, dem einen oder anderen mag es helfen. Frage, hat jemand was gelesen oder gehört, wo er gespürt hat, oh, das ist was Gott uns eigentlich sagen möchte? Jetzt möchte ich mal fragen, ob jemand Herzklopfen hat. Dann komm kurz nach vorne und sprich ins Mikrofon. Ich mache sowas normalerweise nicht. Das ändert sich. Wie fange ich an? Ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, ich soll einfach meine Bibel-App aufmachen, da ist so ein Zufallsgenerator drauf und echt heftig, was da steht. Ich lese es mal vor. Deshalb setzt, also es steht im 2. Petrus 1, Abvers 5. Deshalb setzt alles daran, Gott zu vertrauen und zeigt das durch ein vorbildliches Leben. Jeder soll sehen, dass ihr Gott kennt. Diese Erkenntnis Gottes zeigt sich in eurer Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung erfordert Ausdauer und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern lieben. Und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Wenn ihr diesen Weg geht und dabei weiter vorankommt, wird euer Glaube nicht leer sein und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Sehr gutes Wort. Ich glaube, dass noch jemand da ist. Genau. Gleich, Moment. Sekunde. So, ja, ich mache das nie und es ist nur wegen des Herzklopfen und es ist nur während dem Lobpreis. Ich habe ein Bild gehabt von einem Luftballon, die mit einer Nadel geplatzt war. Und ich habe gedacht, okay, schön. Was ist das? Und ich habe gedacht, wie schaut dieser Ballon aus? Und dann habe ich den Eindruck, es ist ein riesiger Ballon. Und das eigentlich, es ist über uns. Und es ist so groß, dass es ist wie eine Decke oder so. Und das, was ist oben, ist nicht nur Luft und nicht ist fertig, aber es ist denn Heiligkeit von Gott und es ist Glory. Und dass unsere Lobpreis, als wir ihn loben gehabt, es hat, wir haben so diese Dinge geplatzt. Dann habe ich noch weiter gedacht und habe ein Bild von Clouds, also Wolken, eine Wolke. Und die Wolken sind immer voll von Regen. Und die sind immer da, aber nur an einer bestimmten Zeit regnet es. Und ein drittes Bild war nur von einer Dusche. Und ein bisschen komisch, aber die Dusche ist immer da. Wir haben alle eine Dusche. Es ist da, die Kraft ist da, das Wasser ist da. Die kann uns reinigen und refreshen, erfrischen. Aber wir müssen auch unsere kleine Ding machen, Schatten. So, aber die Kraft ist immer da. So. Sehr gutes Wort. Das mit der Dusche werden wir vertiefen. Nee, hier war das. Eins weiter. Ich bleib sitzen. Ich habe heute Morgen im Andachtsbuch Jesus Calling gelesen und das hat so schön gepasst, finde ich. Da steht, dass der Herr sagt, tief in unserem Inneren ist ein Platz, wo wir in Einheit mit ihm sind. There is a cushion of calm at the center of your life, where you live in union with me. Return to this soothing center as often as you can, for this is where you are energized, filled with my love, joy and peace. Und dann sagt er noch, learn to depend on me alone and your weakness will become saturated with my power. Also wenn wir auf ihn allein vertrauen, wird unsere Schwachheit mit seiner Kraft gefüllt. When you find your completeness in me, you can help other people without using them to meet your own needs. Live in the light of my presence, and your light will shine brightly into the life of others. Das ist sehr ähnlich wie was ich heute Morgen auch empfunden hatte. Ich hatte empfunden, dass wir haben Elisabeth und ich sehr stark gebetet und es ging, ich habe dann empfunden, dass Gott anfängt zu reden und es war, dass er sagt, seine Kraft fließt heute nicht in dem Maße, weil wir unser Vertrauen in tausend Dingen haben. weil wir umgeben sind in dieser ersten Welt von Versicherungen, von Shops, von Bankautomaten, von, weil wir Gehälter haben, weil wir Titel haben, weil wir Besitz haben, weil wir Wohnung haben, weil wir schöne Autos haben und so weiter. Und es ist nur, weil das etwas ein roter Faden ist, das war der erste Satz in dem, was Bartosz vorgelesen hatte, habt euer Vertrauen allein in Gott. Und es kam hier bei der Schwester jetzt auch wieder. Und es ist so wichtig, dass wir, selbst wenn wir in dieser ersten Welt leben und wenn wir hier berufen sind und hier geboren und eingepflanzt sind, dass wir wissen, und ich bin so dankbar für die Erschütterung, dass die Welt spürt, selbst die größten Versicherungen können platzen. Selbst der sicherste Arbeitgeber kann bankrott gehen. Und es ist wichtig, dass die Europa spürt, dass dieses ganze Gefüge fragil ist. Und es ist wichtig, dass wir heute, wo das ganze Gebilde noch hebt, wo der Euro noch funktioniert, dass wir, wenn wir mit diesen Erschütterungen konfrontiert werden, ganz an den Ort kommen, wo wir hin sagen können, meine ganze Sicherheit ist in Gott. Ich bin selber berufstätig und habe einen sehr guten Job. Aber ich möchte in dem Vertrauen leben, dass wenn das alles zusammenbricht, dass die Raben meine Familie ernähren. So wie sie damals Elia ernährt haben. Und wenn ich erst zu spät aufwache, dann ist das Vertrauen nicht da. Und ich versuche mich in diesem Vertrauen zu üben. Und es kann sein, und Gott challenged einen da auch. Wir sind in der Schule. Achtet auf die Schule des Heiligen Geistes. Dass er manchmal Dinge sagt wie, setz dein Konto auf Null, gib alles weg. Er hat zu einem Pastor, einem befreundeten Pastor, hatte mal gesagt, kündige deine Lebensversicherung. Also die komplette. Und gib alles weg. Und er hatte damit nichts mehr. Ist ein recht bekannter Mann, aber ich sage den Namen nicht. Aber es ist, versteht ihr, es ist so wichtig, Gottes Kraft und sein und das Vertrauen, das Maß an Vertrauen zu ihm, das hängt schon zusammen. Und ich glaube, dass Gott dort heute Morgen auch seinen Finger drauf legt. Das andere, was ich stark spüre, ist diese Liebe. Dass wir diese Liebe zueinander haben. Und das ist, wenn Krisen kommen, dann werden die Leute kalt und egoistischer und jeder versucht, seins zu retten. Und dann ist es ein absolut hellstrahlendes Licht, wenn dort eine Gemeinde ist, die den anderen höher achtet als sich selbst. Die sagt, hey, es reicht zwar nicht für uns, aber komm dazu, wir schütten Wasser in die Suppe. Lass uns beten, dass wir satt werden. Und es gibt biblische Dimensionen, die sind Realität. Ich habe einen Freund, der war in einer Arbeit und die hatten ein Fest für die Armen geplant. Und die haben mit 2000 Leuten gerechnet und die hatten für 2000 Leute gekocht. Und dieser Freund von mir, und ich habe ihn etwa 6 Wochen nach diesem Event gesehen, der war in der Küche. Und jetzt ist es so, dass das sich rumgesprochen hat, es war in Hongkong, und es sind statt 2000 Leute nach polizeilichen Schätzungen 10.000 gekommen. Also es war absolut überfüllt, das ganze Gelände. Und das hat sich irrsinnig rumgesprochen. Dort gibt es Essen gratis. Es gibt sehr viele Leute. Es gibt dort nicht so viele Suppenküchen und sowas. Und jetzt hatten die quasi Faktor 5 mehr. Und mein späterer Leiter, der hat dann gesagt, Leute, lasst uns beten. Wir haben einen allmächtigen Gott und sein Name ist Jehova Jireh. Lasst uns beten, dass Gott ein Wunder tut. Die haben sich an den Händen gepackt und dann hat er gesagt, spart nicht. Schneidet die Portion. Und mein Freund stand dort, wo er das Fleisch geschnitten hat und hat auf jeden Nudeltopf seine Scheibe Fleisch draufgetan. Geplant für 2000 Leute. Und die haben einfach immer links in die Kiste gegriffen, fette Scheibe abgeschnitten, draufgelegt. Und es sind 10.000 Leute satt geworden und es waren viele Reste übrig. Und Gott hat Mittel und Wege, Menschen zu versorgen, wenn der Staat wackelt. Und es ist wichtig, das zu wissen. Es scheint so weit weg. Leute, das kann binnen von 3 Monaten da sein. Das war keine Prophetie. Aber es ist wichtig, heute darin gegründet zu sein. Wir haben 8 Geschwister, die gestern Abend nicht da waren. Ich würde euch bitten, ganz kurz zusammenzufassen, was ihr gestern Abend mitgenommen habt. Kann stichwortartig sein. Oh wei, das war nichts gestern. Es geht nicht um uns. Genau, es geht nicht um uns. Schönes Stichwort. Bitte? Leib. Kannst du einen Satz sagen? Wer war das? Leib. Die Fülle ist im Leib. Genau. Magst du was zu sagen? Nur, dass die besser verstehen. Also es geht irgendwie darum, dass im Leib jeder seine Aufgabe hat. Und wenn die Hälfte des Leibes seine Aufgabe nicht erfüllt, dann wird diese Fülle nicht sichtbar. Und das ist einfach so zentral. Es geht nicht um eine einzelne Person oder was du für eine Berufung hast, sondern es geht darum, dass alle zusammenwirken müssen und dass sozusagen das, was Gott tun will, nicht von vorne von der Kanzel kommt, sondern dass wir der Leib sind und dass diese Fülle in uns wohnt und dass wir diejenigen sind, die dieses Werk tun sollen und dass wir diese Liebe Gottes bringen zu den Leuten und uns unseren Geschwistern dienen und dass es auf jeden Einzelnen ankommt, auf jede einzelne Person. Die Gabe, die Gott dir gegeben hat, mit der sollst du den anderen dienen und du sollst nicht warten, dass irgendwer anderer zu dir kommt und dir etwas gibt, sondern du sollst selber aktiv werden und sollst dich selber in Bewegung setzen und dann wird Gottes Reich kommen. Ja, ich möchte auch noch kurz dazu sagen, irgendwie stieren wir immer auf diese Wunder und auf die Kraft Gottes und wollen ja wirklich wissen, wo ist denn dieser Gott und wo ist dieses Wunder jetzt und wo ist er in meinem Leben? Aber es war für mich dann so wie eine Offenbarung, wie du gesagt hast, ja, aber die Fülle ist da, die ist ja da, sie ist im Leib und jeder hat seine Rolle. Und ich denke mir, ja, wenn wir das mal begreifen, dass Gott diese einfachen Schritte will, dass er diese einfachen Sachen will, ein Wort, eine Berührung, ein kurzes, aufmunterndes Wort, dann haben wir eigentlich schon die Fülle. Und das ist es ja, genau das ist es. Es sind nicht diese riesen Dinge, diese riesen Wunder und alle starren, oder zumindest mir geht es oft so, dass ich auf das Starren mir denke, wo ist dieser Gott in meinem Leben jetzt? Ja? Aber es sind diese Kleinigkeiten und ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Wort gewesen, wie du gesagt hast. In der Fülle, also im Leib ist diese Fülle, die ist da, ergreift sie. Ergreift sie. Jesus hat immer mit dem Vater geredet und hat gesagt, Papa, was möchtest du, dass ich tun soll? Und wir haben gehört, dass Jesus in allem unser Vorbild sein soll und er hat nie was aus sich selber getan, sondern erst nach dem Reden mit seinem Vater. Ja, das wollte ich auch sagen. Jesus hat nur das getan, was er den Vater tun sah. Und wie können wir dann annehmen, dass wir es aus eigener Kraft können? Dennoch, um die gestern Abend nicht da waren, bisschen eifersüchtig zu machen. Gott hat gestern Abend gewaltig gewirkt. Es haben so viele Leute erlebt, wie Gott sie ermutigt hat. Allerdings nicht durch einen begnadeten Gastsprecher, sondern durch euch. Hat jemand ein schönes Zeugnis, wo er sagt, das hat mich vorgestern echt ermutigt. Da hat Gott was an mir getan. Herzklopfen. Ich möchte einfach nur bedanken bei der Caro, die einfach eine ganz wunderbare Gabe hat, so direkt in Leute reinzusprechen, dass ich also wirklich verwundert war. Also nicht nur jetzt 1, 2 Sätze, ich habe so einen Satz, glaube ich, gesagt, und sie hat so direkt gesprochen und eigentlich genau getroffen, wo ich stand und auch wo sie mit der Mia gesprochen hat. Das war einfach ganzen Sätzen praktisch die Geschichte, wo sie steht, also wo die Mia stand und auch ich stand, und das hat mich sehr beeindruckt. Da kommen wir noch zu. Ich nehme mir die Freiheit, weil ich möchte wirklich, dass wir alle lernen. Darum werde ich heute manchmal sehr direkt auf Dinge Bezug nehmen. Wenn wir in dem Bereich noch viel mehr reifen, dann tauchen Namen fast nicht mehr auf. Und ich habe gespürt, dass es der Caro ein bisschen unwohl wurde mit dem, dass sie jetzt so Spotlight und danke für deine Gabe und so weiter. Und das Unwohlsein ist gut. Das ist wirklich gut. Und wenn der Leib dahin kommt, dann sehen die Leute immer mehr den Herrn hinter dem. Die sagen dann, boah, der Herr hat gestern sowas Schönes zu mir gesagt. Ich habe vergessen, wer mir das gesagt hatte, aber das ist wurscht. Versteht ihr? Das ist ein Shift, von dem wir gucken eine Ebene höher. Wir gucken jetzt oft noch so, wer ist hier? Ist jemand Begabtes da? Ich habe Wehwehchen. Könnte mich jemand heilen? Na? Und das ist alles auf dieser horizontalen Ebene. Und wenn wir in dem Bereich wachsen, was dann passiert ist, dass der Blick hochgeht und wir sagen, Papa, ich brauche etwas von dir. Schick du mir jemand. Schenk du heute bereit was für mich vor. Und es tut ihm, der freut sich so, wenn wir direkt an ihn gehen und der Dank an ihn zurückgeht. Genau. Möchte noch jemand was erzählen, was Gott groß macht? Genau, hier ist die Dame war zuerst. Ja, ich habe noch ein Zeugnis von gestern. Gott hat sich bei mir bedankt für einen Dienst, den ich schon seit Jahren mache, wo ich überhaupt nicht gewusst habe, dass das ein Dienst ist. Und das war so, ich bin halb in Ohnmacht gefallen und ich habe mir gedacht, aha, interessant. Und es hat mich so ermutigt, da auch weiter zu tun, weil ich schon überlegt habe, was ist zu viel, was ist zu wenig. Und ja, das war so toll. Das war, ja, toll. Ja, was mich beeindruckt hat gestern, war, dass wirklich jeder die Gabe hat, für einen anderen zu beten, auch wenn er ihn nicht kennt, weil es war diese Übung und es war bei uns und ich glaube auch bei den meisten sehr wertvoll, jemanden in die Augen zu sehen und einfach loszusprechen und der war einfach erfüllt dann und das war einfach wertvoll. Genau. Ich wollte eigentlich eben schon beim anderen aufstehen. Genau, und zwar hatte ich das, als wir das Lied gesungen haben, was haben wir gesungen? Alles, was Gott hat, ist gut und vollkommen. Und dann hast du für Freiheit gebetet. Und davor hatte ich schon das Gefühl, dass wir noch so von so vielen Dingen abhängig sind. Und ich glaube, Gott möchte nicht, dass wir abhängig sind. Oder es ist egal, dass was uns sonst so beschäftigt im Alltag. Wir sind nicht abhängig von unserem Kontostand oder nicht abhängig von den Launen unserer Kollegen oder von Professoren oder was weiß ich. Und ich glaube, wenn wir erkennen, dass wir von nichts abhängig sind, außer von Gott, dass wir dann auch erst richtig in diesem Körper uns bewegen können. Und das ist so cool, weil wir ja nicht abhängig sind von irgendwas anderem, sind wir frei und das ist so genial, ja. Gutes Wort, Dankeschön. Da sind schon einige, das waren jetzt schon, ich sag mal, viele inspirierte Worte dabei heute Morgen. Das sind Dinge, wenn man spürt, es erbaut. Ein einziger Satz noch von gestern, der Heilige Geist ist ein Ermutiger. Ist der größte Ermutiger. Und es heißt im Korintherbrief in der Luther-Übersetzung 2010, dass wir getränkt sind in seinem Geist. Und du bist eigentlich wie ein nasser, triefender Schwamm. Zumindest darfst du so sein. Und wenn du bist wie ein nasser, triefender Schwamm und du kommst mit Leuten in Berührung, jetzt stellt euch mal vor, ich habe hier so einen dicken, fetten, nassen, triefenden Schwamm und ich umarme die Mary. Was passiert? Sie wird nass. Und stell dir vor, du gehst nass triefend in die Arbeit, wo die Leute auf die Arbeit schimpfen und Stress und so weiter. Und du bist nass und triefend und gehst da rein. Und diese Ermutigung ist anders. Und das ist so schön, weil das so einen Unterschied macht. Und es ist ansteckend. Ich habe einen auch ein befreundeter Pastor, der wollte mal jemand umarmen und dann sagte der, nicht, ich bin ganz krank, voller Bazillen und so. Und dann sagt er, komm her, lass dich anstecken mit meiner Gesundheit. Ja? Und es ist dieses Bewusstsein, Gott ist in mir. Ist schon, wenn ihr das schon mitnimmt, wenn ihr das lebt. Wisst ihr, das war in einem Vers, in dem Vers von der Romy gestern, den sie nicht vorgelesen hat. Und ich denke, das spielt vielleicht heute nochmal eine Rolle, dass wir Gottes Kinder sind. Und da heißt es aber, dass wir noch nicht offenbar sind. Und das heißt im Römerbrief, dass die ganze Schöpfung sich danach sehnt, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Wenn du durch den Wald läufst, die Natur nimmt dich wahr als Kind Gottes. Die Vögel nehmen wahr, dass du ein Kind Gottes bist. Das ist Tatsache. Die geistliche Welt, die unsichtbare Welt, die nimmt wahr, wenn ein Christ irgendwo in der Fußgängerzone langläuft. Wir wissen aber nicht, was unsere Identität ist. Wir wissen gar nicht, welch eine, dass diese schöpferische Kraft von Gott in uns wohnt. Dass diese Dusche in uns eigentlich da ist. Und wir haben viele Dinge aufgebaut, die es uns schwer machen, die Dusche anzuschalten und die Kraft rauszulassen. Und ich möchte euch heute mit euch ein paar Schritte gehen, die euch helfen, in diesem Fluss in den Rhein zu kommen. Und es ist natürlich, es ist nicht übernatürlich. Für Gott ist alles natürlich. Es ist simpel. Um es ganz provozierend zu sagen, es ist natürlich, auf dem Wasser zu gehen. Wenn es dran ist und der Moment da ist und der Glaube da ist, dann ist es nicht schwierig. Es ist natürlich. Genau. Also danke schön für den erfrischenden Rückblick. Ich stelle fest, dass in Österreich viele Leute Angst vor den Geistesgaben haben. Und ich habe gestern und ich vor allem heute Morgen viel auch drüber nachgedacht und mit Gott drüber geredet, warum das so ist. Ich möchte mal Stimmen von euch hören. Warum haben Leute in diesem Land Angst? Warum haben Christen Angst vor den Geistesgaben? Sag mir mal ein paar Stichworte, ich würde gerne ein paar ranschreiben und die heute im Laufe des Tages mal dann auch angehen. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Moment. Was war das? Danach? Ich dachte, da wäre noch was gekommen. Nee. Bitte. Also nur zu den Normalen zu gehören? Bitte? Also man will zu den Normalen dazugehören. Gruppenzwang. Das ist auch gut. Aber im Moment, das andere möchte ich noch kurz notieren. Gruppenzwang. Und wie nenne ich das andere? Das gefällt aber in dem Bereich von dem lächerlich dastehen, Gesicht verlieren. Und so weiter. Ich würde jetzt mal sagen, hat es zufällig was mit Perfektionismus zu tun? So ein bisschen? Könnte sein, oder? Ah ja, genau. Die liebe ich. Esoteriker sind meine Freunde. Okay. Bitte? Aber warum? Weil? Okay. Ah, genau. Ich nenne es mal Unsicherheit, ja? Ob das der richtige Geist ist. Okay. Ich mache jetzt hier den Deckel dann drauf, weil das Blatt zu Ende ist. Okay. Gut, also ich hoffe, ich werde auf manche dieser Dinge eingehen können. Oder auf manche werde ich ganz sicher eingehen können. Ich hatte empfunden, dass es dieses Wochenende dran ist. Ich meine, wir werden noch sehr, sehr praktische Teile haben. Auf die freue ich mich sehr. Aber es ist Gott wichtig, das auch Fundament zu legen. Und zwar ist es ihm wichtig, weil ihr in Österreich lebt. Weil ihr in diesem Umfeld lebt. Und es ist wichtig, ein gutes, klares Verständnis zu haben, welche Rolle die Gaben haben. Es braucht zu gut Deutsch Lehre darüber, wie die Gaben einzusortieren sind. Weil sonst ist etwas unausgesprochen und es ist undefiniert und es verunsichert. Und gesunde Lehre darüber wird euch sehr helfen, zu sehen, dass viele dieser Dinge gar nicht zutreffen. Wird euch helfen, Orientierung zu haben in Bezug auf die Gaben und Missverständnisse auch ausräumen zu können. Und ich möchte eigentlich damit anfangen, mit einem Bibelvers aus Johannes 2. Aus Johannes 2, Vers 23 bis 24. Als er aber in Jerusalem am Passafest war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er durchschaute sie alle. Und ich finde es so interessant, dass man liest es immer wieder, dass große Volksmengen zu Jesus gekommen sind und aufgrund der Heilung und der spektakulären Dinge an Jesus geglaubt haben, aber dass Jesus sich diesen Menschen nicht offenbart hat. Dass kein Vertrauensverhältnis aufgrund dessen entstanden ist. Ich fand es sehr bemerkenswert. Es gibt eine andere Stelle, die kennt ihr, die ist sehr ähnlich. Das ist in Matthäus 7, Vers 22. Da heißt es, es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Und er sagt in der Folge, sagt er diesen Menschen, dass er sie nicht kennt. Was lehrt uns das? Es lehrt uns, dass Geistesgaben in keinster Weise ein Ausdruck von Nähe zu Gott sind, von Beziehung zu Gott, von vertrauter Intimität zu Gott. Und es ist ganz wichtig, das einfach zu wissen. Geistesgaben sind kein Aushängeschild. Geistesgaben sind kein Indiz für Reife. Und es ist wichtig, dass man als Gemeinde diese Sichtweise hat, dass Geistesgaben nicht fundamental sind, dass Geistesgaben nichts darüber aussagen, wo eine Person geistlich steht. Das heißt nicht, dass Geistesgaben schlecht sind und dass wir deswegen das nicht tun sollen oder sowas. Das heißt nur, es ist die richtige Einordnung, wenn jemand prophetisch redet oder wenn jemand Offenbarung bekommt, dann exponiert es die Person nicht als irgendjemand Besonderes. Und es sind auch nicht die Dinge, die der Herr sucht. Was den Herrn tief berührt, ist Hingabe, ist Liebe. Das heißt also, dass wir uns, zu gut Deutsch, von Geistesgaben nicht beeindrucken oder blenden lassen müssen. Und darum ist es wichtig, sowohl für Leiterschaft, Hausgruppenleiter, aber auch für jeden von euch, zu wissen, Geistesgaben dürfen einen nicht blenden. Es mag Leute geben, die eine fantastische, wahnsinnige Gabe haben und Kranke heilen, aber innerlich vom Herrn schon weg sind. Und es ist kein Tabu, solche Menschen in Frage zu stellen. Sie sind ganz normale Geschwister. Und es ist, ich finde es schwierig, wenn Leute sich mit so einer Aura umgeben, so der Gesalbte des Herrn. Ich habe da wirklich ein Problem mit. Weil wir haben einen Herrn und der ist besonders. Und der Rest von uns, wir sind auf einer Ebene. Und wir müssen einander ermahnen. Und selbst wenn einer sehr, sehr starke Offenbarungsgaben hat, die beeindrucken, dann braucht er genauso Ermahnung, Korrektur. Dann kann der genauso Probleme haben mit Alkohol oder andere Probleme. Und es gibt genug Zeugnisse von Männern Gottes, die irrsinnig bewundert wurden, die tief gefallen sind. Auch in meinem direkten Umfeld habe ich das miterlebt. Ein Mann, der in ganz Frankreich bekannt war, als ein charismatischer Führer. Und ich habe für 20 Monate mit ihm gearbeitet. Und er hat eine wahnsinnig beeindruckende Person, aber eine Aura um ihn, wo keine Kritik ran darf. Und es hat sich herausgestellt, dass er über 10 Jahre ein Doppelleben geführt hat, nachdem ich von der Arbeit weg war. Das hat mich als junger Mann, hat mich das was gelehrt. Lass dich nicht beeindrucken. Und darum, Geistesgaben sind wichtig und ein Ausdruck von Gottes Güte. Aber sie sind nicht Spiegel der Geistlichkeit. Und das ist, wo viele das Unterscheidungsvermögen noch gar nicht haben. Die denken, boah, der hat viele Gaben, der hat einen besonderen Draht zu Gott. Lasst euch nicht blenden. Und genauso, wenn du entdeckst, dass Gaben in dir wachsen, lass dich von den Gaben nicht beeindrucken. Wenn ihr guckt in Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt, dann sagt Jesus das absolute Zentrum. Er sagt immer, euer Vater im Himmel aber weiß. Und es geht immer wieder zurück auf das Kämmerlein. Streicht euch mal an, wie oft da von eurem Vater im Himmel und wie oft da die Rede von dem Kämmerlein ist. Das ist, wo die Reife und deine Authentizität herkommt. Das ist, wo du verwurzelt sein musst. Das andere ist Zusatz und der ist wichtig, aber ich muss den Punkt ganz klar machen. Keiner hat ein Recht, aufgrund einer Geistesgabe sich für was Besonderes zu halten. Und ich gehe sogar noch weiter. Es ist gesund in einer Gemeinde, wenn ihr eine Kultur habt, wo ihr einander auf solche Dinge hinweist, dass du mal einen Bruder zur Seite nimmst und sagst, du, ich finde toll, dass du diese Gabe einsetzt und dass du dich gebrauchen lässt. Aber in letzter Zeit, so wie das rüberkommt, ist es schon so, das riecht so, als wenn es um dich geht. Und vielleicht täusche ich mich, aber nimm das mal mit, bet mal drüber. Ob die Art, wie du es tust, ob das auf ihn hindeutet oder auf dich. Und es ist fundamental, wenn wir das begriffen haben, dann kann was gesund wachsen. Sehr gerne. Wenn wir das feststellen, dass jemand, oder wir riechen das, wie du so schön gesagt hast, würdest du dann empfehlen, dass jemand ganz rausgeht aus diesem Dienst, indem er die Gabe ausübt? Oder würdest du ihm Spielraum lassen, darin zu wachsen, aber sich neu auszurichten? Also das Erste ist, es gibt keine Standardantwort. Menschen sind beliebig unterschiedlich und es hängt von so vielen Faktoren ab. Was für Leiterschaft wichtig ist, ist zu gucken, ob eine Person belehrbar ist. Das heißt, wenn schaut mal in Sprüche Kapitel 9, Vers 8. Da heißt es, ermahne nicht den Törichten, denn er wird dich dafür hassen. Ermahne aber den Weisen, denn er wird dich dafür lieben. Und das heißt so gut Deutsch, wenn du jemand ermahnst und er rechtfertigt sich und haut zurück und sagt, du hast überhaupt nichts verstanden und das hast du und das, dann ist es, derjenige ist töricht. Wenn jemand weise ist, dann sagt er, vielen Dank, dass du mir das Feedback gibst. Ich nehme das ganz sicher mit und ich werde mit dem Herrn drüber reden. Und wenn jemand nicht belehrbar ist, dann finde ich es gesund und richtig, den für eine Bedenkzeit aus dem Dienst zu nehmen. Das war übrigens auch bei Mose, da wurde, wie war das, die Miriam mal aus dem Dienst genommen, richtig? Für eine Zeit. Das ist so ein Beispiel. Und daher, also es ist wirklich so, wenn jemand nicht belehrbar ist, dann würde ich bei den Gaben bei ihm erstmal bremsen. Ja, und aber tut es nicht mit in der schroffen Art. Und da finde ich, da gibt es ein ganz, ganz simples. Das habe ich in der Wirtschaft gelernt. Und ich dachte, Mensch, warum haben die Gemeinden das nicht? Und zwar ist es ein Werkzeug für Führungskräfte. Und ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig erklären kann, aber du hast, sagen wir mal, hier ein, so dass ihr das alle seht, du hast hier einen großen Minuspunkt und das stößt dir auf und das gilt es jetzt anzusprechen. Zum Beispiel jemand, wenn er prophezeit, dass er sich so in Szene setzt und immer sagt, so spricht der Herr und plötzlich so eine ganz unnatürliche Betonung kriegt und so weiter, ja. Und die Leute ganz wirr macht, gell, und du denkst da, boah, das ist ja wie Elia hier, ja, aber irgendwie in seinem Leben passt nicht so ganz zusammen. Und dass du quasi, du möchtest den Punkt ansprechen, aber was du tust ist, die Schattenseite hat erstmal was Positives. Und das ist so ein simples Werkzeug, aber es funktioniert fantastisch. Du nimmst ihn zur Seite und du fängst erstmal mit der guten Seite an. Ich finde es toll, dass du dich von Gott gebrauchen lassen möchtest. Und dass du da so mutig bist und dass du so da vorangehst. Und ich sehe den Hunger in dir. Und das ist wirklich, wirklich gut. Also fangt mit dem an und dann geht man quasi wieder, dann gehst du hier drauf ein und sagst, ich möchte was sagen, wo ich glaube, dadurch wird es noch besser. Ich habe das Feedback bekommen, dass manche Leute verwirrt waren. Und ganz ehrlich, ich habe auch den Eindruck, das kommt unnatürlich rüber, aber ich sag dir das, weil ich möchte, dass das noch besser wird. Ich sehe die Richtung bei dir und ich möchte es unterstützen. Aber nimm den Punkt mit, ich glaube, das lohnt sich, wenn du dran arbeitest. Und es ist ein guter Weg, Kritik zu geben. Und es ist ganz schlicht. Also guckt, was ist eigentlich das Schlechte, was ist die positive Gegenseite, fangt mit der an und endet aber wieder bei dem, was eigentlich stark ist. Aber gebt ihm ruhig Hausaufgaben mit. Und es kann auch sein, du, ich habe auf dem Herz dich, wird dir vielleicht schwerfallen, aber dich einen Monat rauszunehmen. Weil ich glaube, das ist entscheidend, dass das bei dir tief geht und dass du da wirklich durchbrichst. Weil wenn du das tust, dann wird das ein gewaltiger Segen werden. Versteht ihr die Art? Ist, um nochmal bei den Fundamenten zu bleiben, schaut mal in Lukas 10. Und zwar da ist es. Da kommen Das sind jetzt diese 70 Jünger, die kommen zurück, die wurden vom Herrn bevollmächtigt. Und es ist spannend. Also das ist das erste Mal, die haben immer den Herrn gesehen, wie der Kranke heilt, Dämonen austreibt. Und die saßen immer, boah, hat unser Meister das drauf. Und dann kam der Tag, wo er ihnen den Auftrag gegeben hat und gesagt hat, ich gebe euch Vollmacht. Geht hinaus, jeweils zu zweit, predigt das Evangelium, sprecht, das Reich Gottes ist nahe gekommen, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus und weckt Tote auf. Eigentlich eine simple Handlungsanweisung. Und es heißt, dass er ihnen Kraft und Autorität gegeben hat. Und es ist so interessant, weil das zwei unterschiedliche Worte sind. Das Wort für Autorität, das ist, stellt euch einen Polizisten vor, der auf eine Straße geht und es kommt ein LKW angedonnert und er sagt, stopp. Hat er die Kraft, den anzuhalten? Nein, hat er nicht, aber er hat die Autorität. Und das ist so spannend, der Unterschied zwischen Kraft und Autorität. Und jetzt ist es so, dass die Jünger rausgehen und das ist da, wo das Abenteuer für sie fantastisch wird und die erleben, dass sie auf Kranke die Hände legen und Knochen sich verschieben und Menschen gesund werden. Und ganz ehrlich, das ist nicht so leicht zu verkraften. Also das tut was mit einem. Ich habe mal für jemand für eine Hüfte gebetet und es haben sich unter meiner Hand die Knochen verschoben. Und ich habe mich wirklich erschrocken. Ich hatte übrigens nichts gespürt. Ich hatte keinen Eindruck. Ich habe gesagt, der hat Schmerzen an der Hüfte. Beten war, ich war müde, ich hatte keinen Glauben, gar nichts. Und dann plötzlich ist Gottes Kraft gekommen und derjenige ist zu Boden gegangen. Dann habe ich meine Hand draufgelegt und haben sich unter meiner Hand die Knochen verschoben. Und ich habe einen jungen Engländer 6 Monate später getroffen und er berichtete mir, dass die Beschwerden komplett weg sind und er zum Arzt gegangen ist und es wurde geröntgt und die ganze Missgestaltung ist komplett weg. Nur, ich konnte eine Nacht nicht schlafen. Das ist so, das ist wie du kriegst einen Ferrari geschenkt, ja? Wirklich, du verkraftest es nicht. Das ist, du kommst in Berührung mit übernatürlicher Power. Und diese mir hat mal einer eine Ducati Monster, wer kennt die? Mir hat einer eine Ducati Monster ausgeliehen, 147 PS auf dem Hinterreifen. Und ich durfte die mal, die macht von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Und das braucht viel Übung, bis man das hinkriegt. Ich habe am Anfang abgebrochen, weil ich dachte, ich werde ohnmächtig, weil mir das Blut aus dem Kopf gezogen hat. Und ich konnte nach diesem Abend, wo ich dieses Motorrad gefahren bin, ich konnte 2 Wochen an nichts anderes mehr denken. Ja, ihr lacht, aber das ist so. Ich fing dann an zu rechnen, wie ich das Geld zusammenkriege für so ein Ding, ja? Bis ich aus diesem Einflussbereich dieser Kraft wieder rausgekommen bin. Leute, da wird ein Männerherz korrupt. Jetzt die Geschichte für die Frauen. Ich sah ein paar Schuhe. Nein, Scherz. Ich habe einen größeren Faible für Schuhe als meine Frau. Ich habe auch mehr Schuhe als meine Frau. Und jetzt ist es so, diese 70 Jünger sind wiedergekommen und die waren in Kontakt mit dieser Power. Und Jesus sagt ihnen was, das ist so weise. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück, ab Vers 17. Genau, Lukas 10, ab Vers 17. Sie kehrten mit Freuden zurück. Also ehrlich gesagt, ich glaube, die waren gaga. Und sagten, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Ey, die sind mal so richtig so durch die Dörfer gegangen, ja? Hey, habt ihr irgendwo belastete Leute? Bring ihn her. Ja? Er sagte aber zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione, das ist ein Bild für Dämonen, zu treten und über die ganze Macht des Feindes und nichts wird euch schaden. Doch, Vers 20, doch, darüber freut euch nicht. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Versteht ihr den Unterschied zwischen was Fundament ist und was Zusatz ist? Und es ist wichtig, wenn du spürst, dass Gott dich in den Kraftgaben gebraucht, dann ist es ganz wichtig zu wissen, wo dein Herz verankert ist. Und das ist in der Dankbarkeit, dass er für deine Schuld gestorben ist. Und dass er dir die Kindschaft gibt, obwohl du die nicht verdient hast. Es ist nicht die Kraft. Jesus sagt sogar, freut euch nicht darüber. Sondern freu dich wirklich, und es braucht fast Disziplin, darauf zu schauen, wenn du in dem Bereich gebraucht wirst, dass du errettet bist. Und es ist das Fundament. Es braucht Demut, und es ist etwas, was euch hilft, in der Demut zu bleiben. Es ist schon gefährlich, wenn Geistesgaben und Stolz zusammenkommt. Und ich wiederhole etwas, ich glaube, das ist eine Prophetie für diese Gemeinde. Ich habe auf der Herfahrt gehört, wie Gott gesagt hat, er möchte seine Gaben reich hier ausschütten. Und er möchte, dass hier was wächst, wo viele Leute herkommen, um zu lernen und sich das anzuschauen. Und ihr seid Teil davon. Darum lehre ich euch, genauso wie ich es tue. Lasst euch nicht beeindrucken, auch nicht, wenn das durch dich fließt oder wenn du es in anderen siehst. Das ist nur das Add-on. Ja, es ist wichtig und Gott freut sich, wenn das wächst. Aber das Entscheidende ist die Beziehung zu ihm. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sagte, und das ist so spannend, wenn Jesus jubelt, dann will ich wissen, worüber. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Leute, es sind tiefe Geheimnisse und es ist wichtig, dass das Teil deines Fundaments wird. Und dass du auch guckst, dass in deinem Umfeld sauber mit umgegangen wird. Habt ihr dazu Fragen oder Ergänzungen? Ja. Und zwar die Ergänzung, dass wir uns nicht in kleine Boxen sperren lassen, was die Gaben betrifft, sondern da Gott freien Lauf lassen. Weil wenn mir ein Mensch sagt, hey, ich bin Evangelist, dann sage ich, das ist ja schön, aber was machst du? Weil der kann ein Buch schreiben, der kann sich auf der Straßenecke stellen und predigen oder der kann sich in ein Stadion stellen und predigen und alles drei ist Evangelist und alles drei sind drei verschiedene Dienste. Und ich denke, was uns bremst, sind kleine Boxen. Ja. Wird noch öfters kommen? Ich habe auch eine Ergänzung. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass die Liebe Gottes durch die Geistesgaben weitergegeben wird, also dass sein Wesen zum Ausdruck kommt. Ich möchte dazu auch ein Zeugnis geben. Ich habe zwei Tage vor diesem Seminar einen Film gesehen von der Organisation Mother's Meals und die machen Schulspeisung für Kinder in Afrika. Mit 1 Euro pro Tag kann man da ein Kind ernähren für einen ganzen Monat. Und nachdem ich diesen sehr berührenden Film gesehen hatte, habe ich gedacht, so, jetzt löse ich mein Konto auf und gebe das ganze Geld dorthin. Aber ich will doch mal zur Sicherheit lieber nachfragen, was Gott dazu sagt. Und dann hat er mir 1. Korinther 13 gegeben. Das Wichtigste ist die Liebe. Und wenn du deine ganze Habe weggibst, und hast die Liebe nicht, dann nützt es dir nichts. Ja. Ich habe 1. Korinther 13 gerade aufgeschlagen. Und es ist hier ging es auch um die Unterscheidung. Und es sind wirklich Werkzeuge, die helfen euch als Multiplikatoren in der Unterscheidung. Da heißt es immer wieder, und hätte ich und hätte ich und hätte der Liebe nicht. Ich lese es mal vor. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte keine Liebe, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzte und hätte keine Liebe, so wäre es nichts. Und es ist so wichtig, dass wir Gottes Maßstab haben und nicht den menschlichen. Und es braucht wirklich einen Schritt, um zu merken, ups, nicht beeindrucken lassen. Was ist Gottes Maßstab? Und er sagt, wenn jemand, und es ist beeindruckend, ja, ich habe sehr begabte Menschen getroffen. Wenn einer zum Beispiel, einer dieser Propheten schaut einen Freund von mir an und sagte dann, als du 9 Jahre alt warst, wurde dein Fahrrad geklaut, das war blau und wurde im Bach wiedergefunden. Möchtest du wissen, was der Herr dir sagen möchte? Ja, es ist beeindruckend. Aber schaut Gott nach dem, wie beeindruckend es ist? Nein. Er guckt auf das Maß der Liebe. Und das sind für mich die Vorbilder, sind da, wo ich die Liebe sehe. Die Gaben interessieren mich natürlich, aber Gottes Maßstab ist, er sucht die Liebe in den Gaben. Und wenn ihr nur diesen einen Satz mitnimmt, dann habt ihr die Quintessenz, habt ihr verstanden. Es wird noch viel, manches mehr kommen, aber trotzdem, das ist, glaube ich, mit der wichtigste Satz. Die Gaben sollen Gottes Liebe ausdrücken. Und dann geht's, dann kommen noch sehr schöne. Und wenn ich alle meine Habe den Arm gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte keine Liebe, so wäre es mir nichts nütze. Denn die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Schönes, auch schöne Stelle, um Leuten Feedback zu geben. Das war ein gutes Wort, das du heute Morgen gesagt hast. Aber Gott schaut mehr auf das Wie, als dass du es getan hast. Und in dem Wie, das kam ein bisschen aufgeplustert rüber. Und es kostet mich Mut, dir das zu sagen, und ich möchte dich nicht verletzen. Aber ich habe wirklich mich entschieden, Dinge anzusprechen, weil Gott es möchte. Das sind Geschwister, die ich in meinem Umfeld haben möchte. Ich brauche keine Geschwister, die mich toll finden. Ich brauche Geschwister, die ehrlich mit mir reden. Und wir brauchen so eine Kultur, wenn, und ich glaube, dass Gott bei euch was, wirklich was schenken möchte. Und ihr braucht so eine Kultur. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Und das ist übrigens auch, wenn ihr jemanden so konfrontiert, und der ganz plötzlich sich erbittert, dann merkt ihr, das Fundament war nicht Liebe. Wenn das Fundament Liebe ist, dann ruht jemand in Gott. Da sagt er, kein Problem, Mary, ich akzeptiere das und ich danke dir, dass du mir das sagst. Aber wenn jemand erbittert reagiert, dann ist es umso wichtiger. Leute, dann habt ihr genau den richtigen Punkt getroffen. Ich überlege, ob wir einen Schnitt machen oder ich. Ja, bitte? Ja. Ja, am besten das Mikro nachhelfen. Ja, ich wollte sagen, dass Liebe eine Wahl ist, weil viele meinen, ich kann diese Person nicht leiden oder weil sie dies und das gemacht hat. Aber man entscheidet sich immer wieder neu, diese Person zu akzeptieren und zu lieben, weil es ist nicht ein Gefühl. Ich habe gestern das Ende von dem Film gesehen, Finger of God. Ich weiß nicht, ob den wer kennt. Und ich war so überwältigt und musste eine Stunde lang weinen, weil ich so gespürt habe, wie sehr Gott uns liebt. Und ich war total fertig. Und ich habe das Gefühl, ich möchte euch das jetzt auch sagen. Wie können wir überhaupt lieben? Und ich glaube, der Kern ist darin, dass wir uns zuerst lieben lassen von Gott. Und wisst ihr überhaupt, wie er Sehnsucht hat nach euch, wie er da steht auf seiner Veranda und wartet, dass wir in seine Arme laufen? Und er hat so Sehnsucht nach uns, dass wir Gegenwart, in seiner Gegenwart sind. Und er sieht uns, er sieht jedes Wort, jeden Gedanken, den wir je gemacht haben. Und es ist alles bezahlt. Es ist alles vor seinen Augen perfekt. Und erst wenn wir überquellen mit dieser Liebe, wenn wir voll sind mit dieser Liebe, dann wird es leicht, die anderen zu lieben, weil wir voll sind mit seiner. Ich habe lange überlegt, aber ich sage es vielleicht doch. Und zwar hast du gestern unter anderem auch gesprochen, wenn kritisiert wird, wenn schlecht gesprochen wird über Leute, dass der ganze Leib verunreinigt wird. Und ich glaube, wir alle haben das oft genug erlebt in der Gemeinde, auch in anderen Gemeinden wahrscheinlich, dass das so oft der Fall ist, dass kritisiert wird, die Leiterschaft, die Gemeinde tut das nicht, ich werde nicht gesehen, meine Nöte werden irgendwo überhaupt nicht wahrgenommen. Und das ist wie ein Gift, das irgendwo eine Gemeinde verunreinigt. Und immer wenn sowas passiert ist, ich hatte dann immer so einen Schmerz, ja. Und ich glaube, dass Gott mich einen Teil dieses Schmerzes spüren hat lassen. Und wie du das gestern gesagt hast, war das irgendwie so, wie wenn da irgendwie so eine Decke hochgegangen wäre. Und ich habe mir gedacht, was war der Unterschied gestern? Und wir haben das schon so oft gehört und das ist auch gesagt worden, ja, was es bedeutet, wenn wir das in einer Gemeinde machen. Aber gestern hat es dann so wirklich Klick gemacht, dass ich mir gedacht habe, warum tun die Leute das? Weil sie nicht begriffen haben, welchen Teil sie haben. Und genau eben dieses in den anderen das hervorholen, ihnen zeigen, dein Platz ist wichtig in der Gemeinde. Und ich glaube, dann gibt es diesen Paradigmenwechsel, dann gibt es dieses Umdenken. Und es war dann so schön, es kam dann auch ein Bild, zwar habe ich einfach gesehen, eine weiße, wunderschöne Blume und wie die sich entfaltet. Als Schönheit der Braut. Und Reinheit. Genau. Das Weiß steht für die Reinheit. Hat noch jemand was? Wie kann man unterscheiden, also wenn man von Gott verwundet ist, dieser kann man, also ist eine Ehre normal, dass man spürt eine Ehre. Wenn man von Gott verwundet ist, ist es nur verwundet wird. Ja, also ist diese, wenn man Ehre spürt, ist das nicht stolz. Wie kann man das selber unterscheiden? Also ich finde die Ermahnung, die Kultur, die Korrektur ist sehr wichtig. Aber wenn das manchmal nicht da ist, wie kann man selber unterscheiden, dass ich kann nur sagen, wenn ich entscheide, das zu sagen, ich kann das für mich behalten, aber ich entscheide mich zu sagen, falls es auch für die anderen wichtig ist, ich kann da unterscheiden, ja, das ist, ich tue das für Gott oder für die anderen, aber beim Reden, ich glaube, ja, an Ehre zu spüren oder so, dass das, ich weiß nicht, soll man das vermeiden oder soll man das unterscheiden mit Stolz? Meinst du, dass wenn Gott dich verwendet, dass du die Ehre der anderen Menschen spürst? Eine Freude. Eine Freude. Okay. Also eine Freude, wenn also wir dürfen, ich sag's so, der Punkt ist wieder, auf was schaust du? Das ist, wie ich unterscheide. Freue ich mich, weil endlich Leute mich anschauen? Oder, versteht ihr? Mann, hey, das fühlt sich richtig gut an hier vorne, ja? Versteht ihr? Oder freue ich mich, weil ich sehe, wie der Vater Werke tut. Und wenn ich mich freue an ihm, ist die Freude geheiligt. Für mich ist immer, ich unterscheide an der Blickrichtung. Auf was schaue ich gerade? Und okay, ohne. Ich denke, es ist auch so ein bisschen, was die Dame da gesagt hat, wegen diesem Dienst. Sie hat nicht gewusst, dass sie eigentlich Dienst gemacht hat. Ja. Weil ich aber auch selber etwas erlebt habe, dass oh, es ist, man hat etwas gemacht und später hat man eigentlich erst probiert, dass Gott das gewirkt hat. Und es war nicht wirklich etwas, was man. Mhm. Man hat wirklich gefreut, aber so ehrliche Art und Weise. Mhm. Wie sie da, wie sie gesagt hat, dass sie es später bemerkt hat, das war. Dann ist die Unterscheidung leicht, genau. Und ich denke aber, wie Jün das sagt, ist, wenn Gott dich verwendet und du hast eine irrsinnige Freude drüber, dann ist natürlich die Frage, gut, darf ich mich jetzt freuen oder nicht? Ja? Und wenn du dich an ihm freust, dann darfst du dich freuen. Total. Und ich finde es schon auch immer wieder ein Hammer, dass Gott durch so ein irdenes Gefäß wie mich wirkt. Dass er so groß ist. Dass er trotz widriger Umstände und so weiter mich verwendet. Trotz meiner Schwächen. Und dann ist es wirklich, wenn ich in dem Moment, wo ich ihn bewundere, ist die Freude fantastisch. Natürlich, ich glaube, Gott freut sich auch, wenn ich mich zur Verfügung stelle. Aber ich freue mich, ganz ehrlich, ich freue mich vor allem, wenn Gott mich so gebraucht, dass Menschen. Und das, was passiert zwischen Menschen und Gott. Und ich mache es immer auch deutlich, wenn ich auf Esoterikmessen öffentlich für Kranke bete, dann erkläre ich immer und sage, Leute, ich kann nicht heilen. Ich bin ein ganz normaler Mensch, so wie ihr. Aber ich kenne jemand und der tut sowas. Und ich kann ihn nicht manipulieren, ich kann ihn nicht lenken, wann er das jetzt tun soll oder nicht, weil er ist der Boss und er ist allmächtig. Aber er tut sowas immer wieder und er tut es gerne. Und darum möchte ich jetzt für die Person beten. So mache ich das. Heilungsquote war eigentlich fast 100%, oder? Ja, bitte. Aber es hat nichts mit mir zu tun, dann wirklich. Und die Leute, die machen genau das. Wenn ich das so mache, dann sagen die, boah, was für ein Gott. Mit dem Gott muss ich mich befassen. Würde ich die Einladung anders machen und sagen, ich bin Christ und ich habe eine besondere Gabe von Gott bekommen. Dann stehen die Leute nachher bei mir Schlange. Ja, die Zeit habe ich nicht. Leute, lasst mich in Ruhe. Ja? Sondern ich versuche, wenn mir die Anknüpfung an ihn gelingt, dann tue ich einen guten Job. Ja, ich habe auch noch eine Frage zur Heilung, weil du hast ja gestern diese Geschichte erzählt, wie du da im Ausland warst, in dieser Gemeinde, wo die Menschen dann so geheilt wurden. Und da hast du gesagt, dort gibt es ja auch keine Ärzte. Ich habe immer ein bisschen ein so seltsames Gefühl, wenn ich für Menschen bete, die gleichzeitig eine Chemotherapie kriegen und irgendwie. Und dann denke ich, wenn die jetzt gesund werden, dann sagen die, ja, die Chemotherapie hat geholfen. Ja? Also das ist mir immer so, ich habe immer so ein Unbehagen dabei, dass man dann Gott nicht die Ehre gibt. Ja, also bei Jesus haben alle immer hinterher Gott gelobt. Und Gott sagt, ich gebe meine, nein, nicht alle einmal, es sind ja von den 10 nur einer zurückgekommen. Aber im Allgemeinen heißt es, sie lobten Gott, ja. Und Gott sagt, ich gebe meine Ehre keinem anderen. Also wie kann man damit umgehen? Also wenn jemand auch, für den wir beten, auch gleichzeitig medizinisch behandelt wird. Die Frage ist, sie ist komplex und sie ist nicht leicht zu beantworten. Ich würde nie jemand raten, eine Chemotherapie abzubrechen. Es ist auch interessant, dass nachdem Leute geheilt wurden, hat Jesus sie zu den Hohepriestern geschickt. Und wenn ihr das Alte Testament studiert, dann hatten die eine ärztliche Funktion. Auch. Die haben nämlich feststellen müssen, ob jemand Krebs hat oder nicht. Die haben die Leute körperlich, physisch untersucht. Und ich genauso, wir haben Leute bei uns zu Hause wohnen, die psychisch aus der Psychiatrie kommen. Es ist jeweils eine Person, nicht, dass ihr jetzt ein falsches Bild kriegt, aber ich würde jetzt nicht sagen, setzt die Medikamente ab. Das ist aber, was ich tue, ist, weil mich wurmt es teilweise genauso und ich bete dann und ich sage, Herr, mach was, dass die Ärzte beeindruckt sind. Offenbare dich, ich bete immer um dieses Meer, offenbare dich, sodass die Ärzte von einem Wunder reden. Und es funktioniert übrigens auch, wenn sie in der Chemotherapie sind. Und es ist sogar so, wenn man wirklich das Gefühl hat, Gott hat gehandelt, dann mach einen Bluttest. Weil es wird in der Chemotherapie normalerweise keine Zwischenergebnisse, oft ist es ein längerer Zeitraum und dann kommt erst wieder was. Aber wenn du glauben und wirklich das Empfinden hast, Gott hat gehandelt, dann hol dir jetzt die Blutwerte. Und wenn die Blutwerte sagen, du bist geheilt, dann geh zum Arzt und brech ab. Aber ich kenne die Spannung gut. Ich sage auch zu meiner Frau, bet für meine Migräne und schluck eine Tablette. Weil ich nicht so leidensfähig bin. Bin halt ein Mann. Eins von beiden wird schon helfen. Ich bin da strotzehrlich. Ich möchte es auch nicht vergeistlichen. Sag, Daddy, ich habe jetzt tierische Schmerzen. Ich habe erlebt, du hast mich ad hoc geheilt und oft auch nicht. Ich schluck jetzt trotzdem die Tablette und ich würde mich riesig freuen, wenn das jetzt trotzdem sofort verschwindet. So denke ich und so, darum bete ich auch so. Warum? Vielleicht ist es ungeistlich. Vielleicht seid ihr auch weiter als ich. Okay. Mein Gedanke dazu ist, kein Arzt kann heilen, er kann dir nur Medikamente geben. Eigentlich ist es Gott, der heilt, mit Medikamenten und ohne Medikamenten. Mit Arzt und ohne Arzt, mit Chemo und ohne Chemo. Ich meine, ich bin da sehr geerdet. Ich bin dankbar, dass wir Ärzte haben. Wir würden an einer Zahnentzündung sterben, viele von uns. Und ich anerkenne es. Ich bete auch, dass Gott die Hand meiner Zahnärztin dann lenkt und so, ja. Ich meine, wenn du den Glauben hast, dann probier es aus und geh nicht zum Arzt und bete weiter. Aber was mein Vertrauen ist, wenn das medizinische System zusammenbricht, das macht mir keine Angst. Weil ich weiß, dass Gott übernatürlich ein Reservoir an Möglichkeiten hat und damit großzügig umgeht. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber die übernatürliche Versorgung in meinem Leben war dann, wenn meine finanziellen Mittel weg waren. Und wenn ich finanzielle Mittel hatte, war die übernatürliche Versorgung, die ist dann abgerissen. Ist das schlimm? Nein. Ich sehe das als Seasons, als Zeiten. Es ist nur so wie Paulus sagt, ich kann viel haben oder ich kann wenig haben. Das eine ist nicht geistlich, das andere ungeistlich. Die einen sagen, du musst bettelarm sein, um Gott wohlgefällig zu sein. Die anderen sagen, du musst stinkreich sein, um Gott wohlgefällig zu sein. Ich sage, nee, in beidem möchte ich in Gott verwurzelt sein und ich möchte beides annehmen. Und mal jetzt versorgt Gott uns durch ein gutes Gehalt. Und wenn die Zeit zu Ende ist, dann hat Gott andere Quellen. Mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich würde gerne ganz kurz noch was zur Freude sagen, wenn wir jetzt in den Geistesgaben wandeln und eben eine große Freude kommt, weil etwas gelingt, ja, also weil Gott wirkt. Ich denke mir, dass der Aspekt auch wichtig ist, dass wir dann nicht, wenn die Freude vielleicht doch auch sich da reinmischt, keine Ahnung, ja, dass man eine Anerkennung von jemandem bekommt, ja, dass man dann nicht in die Selbstverdammnis kommt, sondern einfach die Haltung, dass man das ja eh gerne möchte, aber wir sind nun mal Menschen und ich denke mir, es wird passieren, dass sich natürlich was hineinmischt und dass man dann nicht den Fokus in die Selbstverdammnis bekommt. Also nicht mit, du bist da reingerutscht. Wir werden alle reinrutschen und es wird jedem von uns mal so gehen. Aber was dann wirklich gut ist, ist zu sagen, hey, lass uns das kurz von Herrn bringen. Immer seid schnell im Umkehren. Rob hat öfters diese Geschichte erzählt von David und seine mächtigen Männer und wie er einmal gesagt hat, oh, ich wünsche mir, dass ich trinken könnte von diesem Brunnen in Bethlehem. Und sie haben ihr Leben riskiert, weil das war im Feindesterritorium. Sie haben ihr Leben riskiert, diese Becher Wasser für David zu bringen. Und dann David hat das Wasser ausgegossen vor dem Herrn. Und ich denke, das ist dasselbe, ja. Wenn wir eine Ehre bekommen, dann wir gießen das aus vor dem Herrn. Genau, Papa, das ist, was wir von ganzem Herzen tun möchten. Danke, Herr, dass alle Ehre dir gehört. Danke, Herr, dass alle Ehre dir gehört und zu dir zurück will. Herr, und wir ehren dich heute Morgen. Und wir danken dir einfach auch für Klarheit und Orientierung, die du gibst. Durch dein Wort, Herr, und wir freuen uns, dass unser Name im Buch des Lebens steht. Freuen uns, Herr, dass du uns errettet hast, dass du uns Freund nennst. Herr, und wir beten um Herz in Demut, das sich nicht aufbläst, das nicht groß tut. Herr, das sich aus deiner Liebe nährt. Und so, wie die eine Schwester gesagt hat, dass wir uns geliebt wissen, sodass wir kein Defizit haben und das mit der Anerkennung anderer stopfen müssen. Herr, wir beten, dass wir gesättigt sind in dir, dass wir erkennen, Herr, und gieß weiter aus diesem Geist der Weisheit und Offenbarung, dass wir mit den Augen des Herzens sehen, Herr, wie du uns anschaust und wie du Wohlgefallen an uns hast. Papa, und wir beten, dass wir das nicht brauchen, aber dass wir so Sehnsucht haben, dass deine Liebe zu den Menschen kommt, dass wir uns gebrauchen lassen, aber dass wir es nicht brauchen. Herr, und wir wollen dir das einfach sagen, dass wir dich lieben. Und wir beten, dass wir im Bereich der Geistesgaben diese Liebe ausdrücken. Und dass Menschen deine Liebe erfahren auf mächtige Weise, das wollen wir sehen, Herr. Und dass du uns befähigst, dass die Menschen dann auf dich schauen und der Dank an dich zurückgeht. Herr, dein Wort sagt, achte auf dein Herz mit ganzem Fleiß, denn daraus fließt das ewige Leben. Und beten auch, Herr, dass du an diesem Wochenende zeigst, wo unser Herz Korrektur braucht, wo wir Veränderungen annehmen dürfen. In Jesu Namen, Amen. Stell dir mal vor, wir schließen gleich, aber noch ganz kurz, stell dir mal vor, habt ihr Putzdienst in der Gemeinde, dass so reihum geputzt wird? Oder stellt euch mal vor, ihr habt ein großes Event und mir ist aufgefallen, dass hier mit Liebe wirklich dekoriert ist. Ich habe vorhin im Lobpreis, ich habe das angeguckt und habe mich hier umgeguckt, mich hat es berührt, das hat zu mir gesprochen. Ich habe Liebe da drin gesehen. Ihr seid eine liebevolle Gemeinde. Und jetzt stell dir mal vor, es ist ein großes Event und du bist in einem Team von 5 Leuten und ihr macht Nachtschicht und kauft ein und organisiert und schmückt die ganze Nacht durch und kriegt es fertig und am Ende von dem Event geht der Pastor nach vorne und bedankt sich und zählt die anderen 4 auf und vergisst dich. Obwohl du eigentlich die Hauptlast getragen hast und das Ganze auch noch aus eigener Tasche bezahlt hast. Und dein Eheabend deswegen flöten gegangen ist. Oder du deine Lieblingssendung verpasst hast und jetzt zählt er dich nicht auf. Wir sind am richtigen Ort, wenn das passiert und du sagst, oh danke Herr. Das ist gesund. Und dann ist dein Herz an einem guten Ort. Wenn du ein Lied schreibst, dann setzt drunter, unbekannt oder ein Jesus-Verrückter? Aber wenn wir uns freuen, wenn Leute auf ihn gucken statt auf uns, dann ist unser Herz an einem guten Ort. Damit würde ich schließen. Wir sehen uns wieder um 14 Uhr, richtig? Genau. Und ich freue mich sehr auf den Nachmittag. Habt eine gute Mittagspause. Bis später.